Warren Richardson kam wie immer um 4:45 aus seinem kleinen Bürogebäude. Er ging zum Parkplatz und schob seine gut 200 Pfund schwere Gestalt hinter das Lenkrad seines Chevy Caprice und ließ den Motor an. Alles Routine. Was nicht Routine war, war das Gesicht, das plötzlich im Rückspiegel auftauchte, ein olivfarbenes Gesicht, bartstoppelig, von langem Haar umrahmt, mit Augen, die genauso grün waren wie die Augen von Sarah Hazlitt oder Chuck Chatsworth. Warren Richardson hatte keine solche Angst mehr gehabt, seit er ein Junge gewesen war, und sein Herz machte einen großen, unregelmäßigen Sprung in der Brust. »Hallöchen«, sagte Sonny Elliman und lehnte sich über den Sitz. »Wer?« stieß Richardson hervor und zischte das Wort ängstlich heraus. Sein Herz hämmerte so stark, dass dunkle Flecken im Rhythmus seines Schlags vor den Augen tanzten. Er hatte Angst, er könnte einen Herzanfall bekommen. »Sachte«, sagte der Mann, der sich auf dem Rücksitz versteckt gehabt hatte. »Sachte, Mann, regen Sie sich ab!« Und Warren Richardson empfand ein absurdes Gefühl. Es war Dankbarkeit. Der Mann, der ihm Angst gemacht hatte, würde ihm nicht weiter Angst machen. Er musste ein netter Mann sein. Er musste... »Wer sind Sie?« brachte er diesmal heraus. »Ein Freund«, sagte Sonny. Richardson wollte sich umdrehen, da bissen Finger so hart wie eine Pinzette in seinen wabbligen Nacken. Der Schmerz war unerträglich. Richardson zog mit einem konvulsivischen, aufbäumenden Winseln die Luft ein. »Sie brauchen sich nicht umzudrehen, Mann. Sie können mich so gut, Sie mich sehen müssen, im Rückspiegel sehen. Haben Sie es kapiert?« »Ja, ja«, japste Richardson. »Ja, ja, aber lassen Sie mich los!« Die Pinzette lockerte sich und wieder empfand Richardson dieses irrationale Gefühl der Dankbarkeit. Aber er zweifelte nun nicht länger daran, dass der Mann auf dem Rücksitz gefährlich war und dass er sich absichtlich im Wagen aufhielt, auch wenn Richardson sich nicht vorstellen konnte, warum jemand... Und dann konnte er sich vorstellen, warum jemand oder warum jemand möglicherweise so etwas tun würde. Zwar würde man von einem gewöhnlichen Kandidaten für ein Amt so etwas nicht erwarten, aber Greg Stilson war nicht gewöhnlich. Greg Stilson war ein Verrückter und... Warren Richardson begann sehr leise zu blubbern. »Muss mit Ihnen reden, Mann«, sagte Sonny. Seine Stimme klang freundlich und bedauernd, aber die grünen Augen im Rückspiegel funkelten amüsiert. »Muss Ihnen mal ordentlich ins Gewissen reden.« »Es ist Stilson, nicht wahr? Es ist...« Die Pinzette war plötzlich wieder da, die harten Finger des Mannes gruben sich in seinen Nacken und Richardson stieß einen schrillen Schrei aus. »Keinen Namen«, sagte der schreckliche Mann auf dem Rücksitz mit derselben freundlichen, aber bedauernden Stimme. »Ziehen Sie Ihre Schlüsse, Mr. Richardson, aber behalten Sie die Namen für sich. Ich habe den Daumen direkt über Ihrer Schlagader und den Finger auf Ihrer Drosselader, und ich kann Sie ruckzuck in einen stammelnden Idioten verwandeln, wenn Sie wollen.« »Was wollen Sie?« fragte Richardson. Er stöhnte nicht gerade, aber es hörte sich beinahe so an. Noch nie in seinem Leben war ihm derartig nach Stöhnen zumute gewesen. Er konnte noch immer nicht so recht glauben, dass dies hier an einem hellen Sommertag auf dem Parkplatz hinter seinem Maklerbüro in Capital City, New Hampshire, geschah. Er konnte die Uhr sehen, die in den roten Backstein im Turm der Stadthalle eingelassen war, 5:10. Zu Hause würde Norma das geschnetzelte Schweinefleisch, ordentlich mit Shake and Bake überzogen, zum Backen in den Ofen schieben. Sean würde sich im Fernsehen Sesamstraße ansehen, und hinter ihm war ein Mann, der damit drohte, die Blutzufuhr ins Gehirn zu unterbrechen und ihn in einen Idioten zu verwandeln. Nein, das war nicht wirklich. Es war ein Albtraum. Die Art von Albtraum, bei der man im Schlaf stöhnt. »Ich will gar nichts«, sagte Sonny Elliman. »Es geht ausschließlich darum, was Sie wollen.« »Ich weiß nicht, wovon Sie reden.« Aber er hatte schreckliche Angst, dass er es doch wusste. »Dieser Artikel im New Hampshire Journal über merkwürdige Maklergeschäfte«, sagte Sonny, Sie hatten wirklich allerhand zu sagen, Mr. Richardson, nicht wahr? Besonders über gewisse Leute. Ich zum Beispiel dieses Zeug über die Capital Mall, diese Andeutungen über Hintermänner und Bestechungen und eine Hand wäscht die andere, dieser ganze Scheißdreck. Wieder klammerten sich die Finger um Richardsons Nacken und diesmal stöhnte er. Aber er war in dem Artikel gar nicht genannt worden, er war nur als informierte Quelle bezeichnet worden. Woher wussten sie es? Woher wusste Greg Stilson es? Der Mann hinter ihm begann nun sehr schnell in Warren Richardsons Ohr zu sprechen, sein Atem war warm und kitzelte. »Wenn Sie solchen Mist verzapfen, Mr. Richardson, könnten Sie gewisse Leute in Schwierigkeiten bringen, wissen Sie? Sagen wir mal Leute, die sich um ein öffentliches Amt bewerben. Sich um ein öffentliches Amt bewerben ist wie Bridge spielen, man ist verwundbar, verstehen Sie? Wenn man mit Dreck wirft, bleibt immer etwas davon hängen, besonders heutzutage. Nun, noch gibt es keinen Ärger. Ich bin froh, dass ich Ihnen das sagen kann, denn wenn es schon Ärger gäbe, könnten Sie jetzt hier sitzen und sich Ihre Zähne aus der Nase klauben, statt sich so nett mit mir zu unterhalten.« Trotz seines klopfenden Herzens, trotz seiner Angst, sagte Richardson, »Diese Person, junger Mann, Sie müssen verrückt sein, wenn Sie sich einbilden, sie schützen zu können. Er hat es so schnell und durchsichtig gespielt wie ein Schlangenölverkäufer in einer Straße im Süden, früher oder später.« Ein Daumen wurde ihm ins Ohr gedrückt und herumgedreht. Der Schmerz war maßlos, unglaublich. Richardson knallte mit dem Kopf an die Scheibe und schrie laut auf. Er tastete blind nach der Hupe. »Wenn Sie hupen, bringe ich Sie um«, flüsterte die Stimme. Richardson ließ die Hände sinken, der Druck des Daumens ließ nach. »Sie sollten Q-Tips verwenden, Mann«, sagte die Stimme. »Mein Daumen ist voll Ohrenschmalz, verdammt viel.« Warren Richardson begann schwach zu weinen. Er war machtlos dagegen und konnte nicht aufhören. Tränen strömten ihm über die feisten Wangen. »Bitte tun Sie mir nicht mehr weh«, sagte er. »Bitte nicht, bitte.« »Wie ich gesagt habe«, sagte Sunny zu ihm, »es kommt nur darauf an, was Sie wollen. Ihre Aufgabe besteht nicht darin, sich den Kopf darüber zu zerbrechen, was jemand über diese gewissen Leute sagen könnte. Ihre Aufgabe ist es, darauf zu achten, was aus Ihrem Mund kommt. Ihre Aufgabe ist es, gründlich nachzudenken, bevor Sie das nächste Mal mit diesem Burschen vom Journal reden. Und Sie können darüber nachdenken, wie leicht es ist, herauszubekommen, wer eine informierte Quelle ist. Oder Sie könnten darüber nachdenken, wie jammerschade es doch wäre, wenn Ihr Haus niederbrennen würde. Oder Sie könnten darüber nachdenken, wie Sie einen Schönheitschirurgen bezahlen sollen, falls jemand Ihrer Frau Batteriesäure ins Gesicht schüttet.« Der Mann hinter Richardson keuchte jetzt. Er hörte sich an wie ein wildes Tier im Dschungel. »Oder Sie könnten darüber nachdenken, wie leicht es für jemanden sein würde, sich Ihren Jungen zu schnappen, wenn er vom Kindergarten nach Hause geht.« »Sagen Sie das nicht!« schrie Richardson heiser. »Sagen Sie das nicht, Sie elender Dreckskerl!« »Ich sage Ihnen nur, dass Sie darüber nachdenken sollten, was Sie wollen«, sagte Sunny. »Eine Wahl ist eine Angelegenheit des ganzen Landes, wissen Sie? Besonders aber dann, wenn 200-jähriges Bestehen gefeiert wird, da sollte sich jeder amüsieren. Aber niemand amüsiert sich, wenn Dummköpfe wie Sie einen Haufen Lügen verbreiten. Neidische Dummköpfe wie Sie.« Die Hand wurde weggenommen, die hintere Tür wurde geöffnet. Oh Gott sei Dank, Gott sei Dank. »Denken Sie nach«, wiederholte Sunny Elliman. »Haben wir uns verstanden?« »Ja«, flüsterte Richardson, »aber wenn Sie glauben, dass eine gewisse Person mit solchen Taktiken eine Wahl gewinnen kann, dann irren Sie sich gewaltig.« »Nein«, sagte Sunny, »Sie sind derjenige, der sich irrt, weil alle etwas davon haben werden. Sehen Sie zu, dass nicht ausgerechnet Sie davon ausgeschlossen sind.« Richardson antwortete nicht. Er saß wie erstarrt hinter dem Lenkrad, sein Nacken schmerzte, er sah auf die Uhr an der Stadthalle, als wäre sie das einzig Vernünftige, das ihm in seinem Leben geblieben war. Es war jetzt beinahe 5:05. Jetzt war das Schweinegeschnetzelte im Ofen. Der Mann auf dem Rücksitz sagte noch etwas, und dann war er ausgestiegen und ging sehr schnell davon. Sein langes Haar wehte ihm über den Hemdkragen, er drehte sich nicht mehr um. Er verschwand um die nächste Straßenecke und war nicht mehr zu sehen. Das Letzte, das er zu Warren Richardson gesagt hatte, war »Q-Tips«. Richardson begann am ganzen Körper zu zittern. Es verging eine ganze Weile, bis er schließlich fahren konnte. Sein erstes klares Gefühl war Zorn, schrecklicher Zorn. Damit verbunden war der jähe Impuls, direkt zum Polizeirevier von Capital City zu fahren, das sich im Gebäude unter der Uhr befand, und zu melden, was geschehen war. Die Drohungen gegen seine Frau und seinen Sohn, die körperliche Misshandlung und auf wessen Geheiß hin es getan worden war. »Sie könnten darüber nachdenken, wie Sie einen Schönheitschirurgen bezahlen sollten, oder vielleicht es für jemanden sein würde, sich Ihren Jungen zu schnappen. Aber warum? Warum das Risiko eingehen? Was er diesem Schlägertyp gesagt hatte, war nichts weiter als die reine, ungeschminkte Wahrheit gewesen. Jeder Mann im Immobiliengeschäft im südlichen New Hampshire wusste, dass Stilson krumme Geschäfte gemacht hatte. Schnelles Geld, das ihn früher oder später ins Gefängnis bringen würde. Nicht später, sondern früher. Früher. Seine Kampagne war ein Musterbeispiel von Idiotie. Und jetzt Gewaltmaßnahmen. Damit konnte in Amerika niemand lange durchkommen und schon gar nicht in Neuengland. Aber sollte ihn jemand anders verpfeifen? Jemand, der weniger zu verlieren hatte? Warren Richardson ließ den Wagen an und fuhr nach Hause zu seinem Schweinegeschnetzelten und sagte überhaupt nichts. Irgendjemand würde der Sache schon ein Ende bereiten.